Good morning. Guten Morgen. Johnson. In the passion. Today is a day of miracles. Heute ist ein Tag der Wunder. Daniel is having a beautiful blue collar. Daniel hat ein wunderschönes blaues T-Shirt an. Oh, I know. It's a great miracle, great sign. Das ist ein großes Wunder, ein großes Zeichen. Daniel said to me, he hates blue. Ja, Daniel sagte zu mir, er hasst Blau. Today he's wearing blue. Und heute trägt er Blau. See, there is nothing impossible. Seht ihr, nichts ist unmöglich. You never think there are impossibilities. Denk niemals, dass es Unmöglichkeiten gibt. Daniel can, wear blue, everything is possible. Wenn Daniel Blau tragen kann, dann ist alles möglich. Good to see you, people. Gut, euch zu sehen, Leute. Gonna wait a second for everybody to come in. Wir warten noch kurz, bis alle reinkommen. And, life is good. Das Leben ist gut. It's very good. Das Leben ist sehr gut. Ich lasse meine Haare lang wachsen. Gefällt es euch, Leute? Selbst wenn nicht, macht es für mich keinen Unterschied. Debbie mag es. Deshalb mache ich es, weil sie es mag. Okay, die Leute kommen rein. Okay. So, yesterday, also gestern hatte ich eine wirklich gute Zeit. Because we recorded the whole day for our mentoring. Denn wir haben den ganzen Tag für das Mentoring aufgenommen. And I enjoyed the new series that we are recording. Und mir gefiel die neue Serie, die wir aufzeichneten. It's a series called Religion, Legalism and Jesus. Es ist eine Serie, die Religion, Gesetzlichkeit und Jesus heißt. This morning I was reading in Romans 14, which is all about legalism and religion and Jesus, really. Heute Morgen habe ich in Römer 14 gelesen und dort geht es auch um das Thema Gesetzlichkeit, Religion und Jesus, wirklich. It's a beautiful chapter. Es ist ein wunderschönes Kapitel. But an hour ago I thought, you know, maybe let's go back to John 17 today in the live. Aber dann dachte ich, aber im Live gehen wir trotzdem zurück zu Johannes 17. Let's do it. Also machen wir das. Do you remember last week that I spoke that we should use our authority to bring life? Erinnert ihr euch? Letzte Woche habe ich darüber gesprochen, dass wir unsere Autorität verwenden sollten, um Leben zu bringen. Do you know, every place we go, there is so much death. An jedem Ort, an den wir gehen, ist so viel Tod. And I'm not even speaking physical death. Und ich spreche noch nicht einmal vom körperlichen Tod. But there's spiritual death. Sondern es gibt geistlichen Tod. People are in a mess. People are desperate. There is disaster. Leute leben in einem schrecklichen Zustand. Leute sind verzweifelt. Da sind Katastrophen. In many places of the world, people have everything, materially speaking, but their hearts are empty. An vielen Orten der Welt haben die Leute alles in materieller Hinsicht, aber ihre Herzen sind leer. Pastors are quitting their job out of frustration. Pastoren kündigen ihren Job aufgrund von Frustration. Sin is starting to control the life of many Christians like never before. Die Sünde beginnt, das Leben von vielen Christen zu kontrollieren, wie nie zuvor. So where is this world headed to? Wohin geht diese Welt nun hin? This world is headed to a place where the light finally has to shine bright, or else there is very little future. Die Welt bewegt sich auf einen Punkt zu, an dem das Licht hell scheinen muss, sonst gibt es kaum eine Zukunft. And if you look at their hopeless situations, und wenn du dir die hoffnungslosen Situationen anschaust, you can only realize, unless the Christians, the church, really starts to do something, it's not going to be a good future. Musst du erkennen, wenn die Gemeinde, die Christen nicht wirklich anfangen, etwas zu tun, wird es keine gute Zukunft geben. I believe in the future of the church. Ich glaube an die Zukunft der Gemeinde. I believe in the future of the Son of God manifesting himself. Ich glaube an die Zukunft, in der sich der Sohn Gottes manifestieren wird. I believe that there is hope for this planet because of Christians. Ich glaube, dass es Hoffnung für diesen Planeten gibt wegen der Christen. And that's what Jesus was also really expressing in John 17. Und genau das drückt Jesus auch in Johannes 17 aus. Which was, you know, the prayer before he went to Jesus, to the Father, went back to heaven. In diesem Gebet, das er betete, bevor er zum Vater ging, also zurück zum Himmel. And you know, I've told you many times. Und ich habe euch schon oft gesagt. You know, Paul said it in similar words. Paulus sagte es in ähnlichen Worten. Paul says, he said this to the Philippians. Paulus sagte es zu den Philippern. He said, I've told you many times, and now I tell you weeping. Er sagte, ich habe es euch schon oft gesagt, und jetzt sage ich es euch weinend. And I've told you many times too. Many times I feel also like weeping. Und ich habe es euch ebenfalls schon oft gesagt und oft fühle ich mich zum Weinen. That those who use the beautiful message of the new covenant for selfish reasons. Dass diejenigen, die die herrliche Botschaft vom neuen Bund zu egoistischen Zwecken verwenden, don't even know what an effect their choices have. Noch nicht einmal wissen, welche Auswirkung ihre Entscheidungen haben. You know, we have to stop believing that the world is in God's control. Wir müssen aufhören zu glauben, dass die Welt in Gottes Kontrolle ist. We have to understand that how we live our life affects so much more. Wir müssen verstehen, dass die Art, wie wir unser Leben führen, so viel mehr beeinflusst. Think. Überleg mal. We typically think my choices are my problem. Wir denken normalerweise, meine Entscheidungen sind mein Problem. But they are not. Das stimmt nicht. My choices can affect thousands, tens of thousands, maybe even millions of people. Meine Entscheidungen können Tausende, Hunderttausende und sogar Millionen von Menschen beeinflussen. What, Rainer? That's a little exaggerated. Was, Rainer? Das ist ein bisschen übertrieben. Sag das der Person, die Billy Graham zu einer Veranstaltung brachte, bei der er gerettet wurde. Wir kennen den Domino-Effekt doch gar nicht, den unsere Entscheidungen haben. Wir schauen auf uns, wir denken an uns, wir kümmern uns um uns, aber wir wissen es nicht einmal. If you bring life through the authority that Jesus given it to one person, you don't know what this could affect. Wenn du einer Person Leben bringst durch die Autorität, die Jesus dir gegeben hat, dann weißt du nicht, was das auslösen kann. And that's the point that Jesus made in the very next verse after what we've been talking about in John 17. Und das ist der Punkt, den Jesus in dem nächsten Vers in Johannes 17 macht, nachdem über den wir bereits gesprochen haben. So look at verse 4, and I'm reading in the Passion. Schau dir Vers 4 an und ich lese die Passion. I have glorified you on the earth by faithfully doing everything you've told me to do. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht, indem ich alles treu getan habe, was du mir zu tun aufgetragen hast. What a thought. Was für ein Gedanke. Can you imagine if at the end of your life, kannst du dir vorstellen, dass du am Ende deines Lebens you look into the eyes of Jesus and you say, Jesus, I have done everything you told me to do. In die Augen Jesus schaust und sagst, Jesus, ich habe alles getan, was du mir aufgetragen hast. I've been thinking a lot about the thought, why people are so desperate to find direction for their life. Weißt du, ich denke oft darüber nach, warum Menschen so verzweifelt nach Wegweisung für ihr Leben suchen. All the time, basically daily, people contact me. They need a prophetic word, they need direction, they need to know where to go. Ständig, fast täglich kontaktieren mich Menschen, weil sie ein prophetisches Wort brauchen, weil sie Orientierung brauchen, weil sie wissen wollen, wohin sie gehen sollen. And I'm telling you, I've asked myself the question so many times, why is it so hard for people to hear from God? Und ich sage dir, ich frage mich so oft, warum es für die Leute so schwer ist, von Gott zu hören. Why is it so hard for people to figure out which choice is to make? Warum ist es so schwer für die Leute herauszufinden, welche Entscheidung sie treffen sollen? I personally have a conviction. Und ich persönlich habe eine Überzeugung. It's because they have not learned to glorify God with their lives. Und es liegt daran, dass sie nicht gelernt haben, Gott durch ihr Leben zu verherrlichen. Think. Überleg mal. Jesus said that he glorified the Father on the earth. Jesus sagte, dass er den Vater auf der Erde verherrlicht hat. Not in heaven, on the earth. Nicht im Himmel, auf der Erde. Faithfully doing everything the Father told him to do. Indem er treu alles tat, was der Vater ihm zu tun auftrug. We do what we want to do and then we want direction from God to confirm that what we're doing is okay with him. Siehst du, wir tun, was wir tun wollen und dann wollen wir Wegweisung von Gott, um die Bestätigung zu bekommen, dass das, was wir tun, für ihn okay ist. How often we live our lives? Leben wir nicht oftmals genauso? And then we cry out to the prophet or to God or to whoever to give us direction. Und dann schreien wir zu dem Propheten, zu Gott oder zu wem auch immer, dass sie uns die Richtung zeigen. Let me say something here. Lass mich hier etwas sagen. If you are not willing to do everything that the Lord chose you to do, even if it means to lay down your life, don't come to him for directions. Wenn du nicht bereit bist, alles zu tun, was der Herr dir zeigt, auch wenn es bedeutet, dein Leben niederzulegen, dann komm nicht zu ihm und frag nach Wegweisung. Don't do that. Tu das nicht. Because many times we want direction from God, only confirm that what we want to do is okay. Denn häufig wollen wir Wegweisung von Gott, nur um die Bestätigung zu bekommen, dass das, was wir tun wollen, okay ist. Isn't that true? Stimmt das nicht? So you do whatever you want. Tu, was immer du willst. But if you truly live to glorify God or Jesus here on this earth, aber wenn du wirklich lebst, um Gott oder Jesus hier auf der Erde zu verherrlichen, the way you glorify him is by doing everything he has told you to do. Dann verherrlichst du ihn dadurch, dass du alles tust, was er dir aufgetragen hat. Es gibt einen anderen Grund, warum Leute keine Wegweisung von Gott finden, wenn sie beten. And I'll tell you why. Und ich sage dir warum. Because what he has already written down black and white, they don't do. Denn sie tun nicht das, was er bereits schwarz auf weiß niedergeschrieben hat. He told us to walk in love always. Er hat uns gesagt, dass wir immer in Liebe leben sollen. We have direction right here in a book, black and white. Das heißt, wir haben Wegweisung in einem Buch, schwarz auf weiß. It's like, it can't be more clearer. Es kann nicht deutlicher sein. And then we are not willing to do that. It costs too much, it hurts too much, it's too painful. Und dann sind wir nicht bereit, das zu tun. Es kostet zu viel, es tut zu sehr weh, es ist zu schmerzhaft. And then we come to God for direction in other areas of our life. Und dann kommen wir zu Gott mit anderen Bereichen unseres Lebens. And then we say, God doesn't speak. Und dann sagen wir, Gott spricht nicht. Should not speak. Natürlich spricht er nicht. You know, yesterday night I made a kind of little bit difficult decision. Gestern Abend habe ich eine etwas schwierige Entscheidung getroffen. Maybe because I had the sense in my heart that I should do this. Ich habe sie gemacht, weil ich das Gefühl in meinem Herzen hatte, dass ich es tun soll. You know, and I was willing to do anything the Lord tells me. Anything, whatever it costs, it doesn't matter. Und ich habe beschlossen, dass ich alles tun will, was der Herr zu mir sagt. Alles, egal was es mich kostet. And a person that is kind of affected by that decision said this to me. Und eine Person, die in gewisser Weise von dieser Entscheidung beeinträchtigt ist, sagte dies zu mir. Reinhard, this is really costly. Reinhard, das ist wirklich kostspielig. And I responded, to love is never costly, it's a privilege. Und ich antwortete, zu lieben ist niemals kostspielig, es ist ein Privileg. But you know, many times we see doing everything Jesus tells us as costly instead of as a privilege. Aber weißt du, sehr oft betrachten wir es als kostspielig, alles zu tun, was Jesus uns sagt, anstatt dass wir es als Privileg betrachten. Think about it. Denk darüber nach. You and I have the privilege of do everything that he wants us to do, and by doing it glorify his name. Du und ich haben das Privileg, alles zu tun, was er von uns haben möchte. Und indem wir es tun, verherrlichen wir seinen Namen. What an opportunity. Was für eine Gelegenheit. What an incredible invitation from the creator of the universe. Was für eine fantastische Einladung vom Schöpfer des Universums. Why would he even do this to us? Warum sollte er überhaupt so mit uns handeln? It's a mystery that I will not understand. Das ist ein Geheimnis, das ich nicht begreifen werde. I've tried to understand it, but I think only heaven will reveal the full. Ich habe versucht, es zu verstehen, aber ich denke, nur der Himmel wird mir das volle Verständnis offenbaren. Jesus? Jesus? Me? Ich? Reinhard? With my defects? Mit all meinen Defekten? With all my faults? Mit all meinen Fehlern? With everything I've done wrong? Mit allem, was ich falsch gemacht habe? With so many times I've done things from a hidden motive in my heart that I didn't even know it was there? Mit all den Dingen, die ich mit versteckten Motiven in meinem Herzen getan habe, die mir noch nicht einmal bewusst waren? Me? Ich? You invite to partner with you on this earth? Du lädst mich ein, mit dir als Partner auf dieser Erde zu arbeiten? Why? Warum? And there is no answer. Und es gibt keine Antwort darauf. Why not the angels? Warum nicht die Engel? They do much a better job in obeying God than we do. Sie sind viel besser darin, Gott zu gehorchen, als ich und du. God says, no, you. Gott sagt, nein, du. I want you. Ich will dich. So, my friend who is listening to this message today, no matter where in the world you are. Mein Freund, der du heute diese Botschaft anhörst, wo auch immer du auf der Welt bist. You have it in your own hand to glorify Jesus. Du hast es in deiner eigenen Hand, Jesus zu verherrlichen. And you will do so by doing everything that he tells you to do. Und du tust es dadurch, dass du alles tust, was er dir aufträgt. You know, I just feel a sense of a prophetic word for people now. Ich bekomme jetzt die Empfindung von einem prophetischen Wort für Menschen. I believe that there are people watching us right in this moment. Ich glaube, dass uns in diesem Moment Menschen zuschauen. And the Holy Spirit has already told you what to do but you did not want to do it. Und der Heilige Geist hat dir bereits gesagt, was du tun sollst, aber du willst es nicht tun. Calculating the consequences. Du hast die Konsequenzen kalkuliert. I see there is at least one person. Ich sehe, dass es mindestens eine Person gibt. You have calculated financially if it's a smart decision for you to do what God has shown you to do. Du hast finanziell kalkuliert, ob es eine kluge Entscheidung ist, das zu tun, was Gott dir gezeigt hat. And you've come to the conclusion that financially it's not a good decision. Und du bist zu dem Schluss gekommen, dass es finanziell keine gute Entscheidung ist. So you have rationalized and reasoned. Deshalb hast du logisch darüber nachgedacht und argumentiert. And you have also quieted your own conscience by your rationalizing. Und du hast durch dieses Rationalisieren dein eigenes Gewissen beschwichtigt und ihm gesagt, warum es nicht klug ist, das zu tun, was du empfunden hast, dass du es tun sollst. And you've made a decision not to obey. Und du hast die Entscheidung getroffen, nicht zu gehorchen. And the Lord wants to say to you, go back to where you've made the decision not to obey and obey. Und der Herr möchte dir sagen, geh zurück an den Punkt, an dem du die Entscheidung getroffen hast, nicht zu gehorchen, und gehorche jetzt. And don't rationalize, just obey me, because by doing so you will glorify my name on the earth. Und denk nicht logisch darüber nach, tu es einfach, verherrliche meinen Namen auf der Erde. What would it happen if every child of God today? Was würde passieren, wenn jedes Kind Gottes auf der Erde heute say, Jesus, it is my great desire and my goal, sagen würde, Jesus, es ist meine große Sehnsucht und mein Ziel, dich auf dieser Erde zu verherrlichen, indem ich alles tue, was du mir sagst. So, tell me and I will obey. Sag es mir und ich werde gehorchen. I will not rationalize it away, I will obey. Ich werde es nicht wegrationalisieren, ich werde gehorchen. We would not only glorify Jesus on this earth, but we would have an effect on this earth. There would be a ripple effect, a domino effect. Wir würden Jesus nicht nur verherrlichen, sondern wir hätten einen Effekt auf dieser Erde, einen Domino-Effekt. Look, and then I'm going to skip all the way to verse 9. Schau, und dann, ich springe jetzt zu Vers 9. In verse 9, he confirms his incredible deep love for the disciples. In Vers 9 bestätigt er seine unglaublich tiefe Liebe für seine Jünger. So, with deep love, I pray for my disciples. I'm not asking on behalf of the unbelieving world, but for those who belong to you, those you have given me. Deshalb bete ich mit tiefer Liebe für meine Jünger. Ich bitte nicht anstelle der ungläubigen Welt, sondern für jene, die dir gehören, jene, die du mir gegeben hast. So, Jesus is praying with them for a very deep, with a very deep love. Jesus betet also mit einer sehr tiefen Liebe für sie. Very interesting that Jesus says he's not praying for the world. Es ist sehr interessant, dass Jesus sagt, er betet nicht für die Welt. But Jesus came for the unbelieving world. Aber Jesus kam für die ungläubige Welt. That's what the Bible says. Das ist das, was die Bibel sagt. He came to seek the lost. Er kam, um die Verlorenen zu suchen. So think with me. Also denk mit mir. If the purpose of one of the purposes of Jesus for coming to this earth. Wenn einer der Gründe, warum Jesus auf diese Erde kam, if it was the lost, die Verlorenen waren. So why doesn't he pray for the lost? Warum betet er dann nicht für die Verlorenen? Why doesn't he pray for the Father to save them? Warum betet er nicht, dass der Vater sie rettet? Why doesn't he pray for the Father to open doors for him to reach them? Warum betet er nicht, dass der Vater ihm Türen öffnet, damit er sie erreichen kann? Not only he doesn't pray for them, he makes a point to say, I am not going to pray for them. Nicht nur, dass er nicht für sie betet, sondern er sagt sogar, ich werde nicht für sie beten. Now, if Jesus did not pray for the salvation of the lost, I can't see it making much sense for us to pray for the salvation of the lost. Wenn Jesus nicht für die Errettung der Verlorenen betet, dann kann ich nicht verstehen, warum es Sinn macht, dass wir für die Errettung der Verlorenen beten. But you see, you have to understand the context. Aber du musst den Kontext verstehen. Jesus did not say, I'm not going to pray for the lost, I'm not going to pray for an unbelieving world. They can figure it out themselves. Jesus sagt nicht, ich werde nicht für die Verlorenen beten. Ich werde nicht für eine ungläubige Welt beten. Sie können den Weg selbst herausfinden. Nein, nein, nein. He said, I'm not praying for the unbelieving world. And then he says, but it is for those who belong to you. Er sagte, ich bete nicht für die ungläubige Welt. Und dann sagte er, sondern für jene, die dir gehören. Why did Jesus do this? Warum tat Jesus das? Because Jesus knows he is about to go and the hope of this unbelieving world is now in the hands of the disciples. weil er wusste, dass er gehen würde und die Hoffnung dieser ungläubigen Welt nun in den Händen der Jünger sein würde. Jesus knew that when I go away, it's not in the hands of the Father to save this world. Jesus wusste, wenn ich gehe, dann liegt es nicht in den Händen des Vaters, diese Welt zu retten. Jesus knew soon I'm paying the price that every single person in this world can be saved. Jesus wusste, sobald ich den Preis bezahlt habe, dass jede einzelne Person auf dieser Welt gerettet werden kann. And once I've paid the price, there's nothing the Father needs to do anymore. Und wenn ich den Preis bezahlt habe, gibt es nichts mehr, was der Vater tun muss. Now it's the turn of my disciples. Nun sind meine Jünger an der Reihe. They need to take this beautiful good news out to every corner of the world. Sie müssen diese gute Nachricht hinaustragen in jeden Winkel dieser Welt. So Jesus knew that by praying for the disciples, there would be a huge harvest coming. Jesus wusste also, wenn er für seine Jünger betete, würde eine große Ernte kommen. That's why he specifically was praying for them, because he knew they now are the key to this lost world. Deshalb betete er spezifisch für sie, weil er wusste, dass sie nun der Schlüssel für diese verlorene Welt sind. You know, and then he's explaining this in the next verse, for all who belong to me belong to you. Und dann erklärt er das im nächsten Vers, denn alle, die mir gehören, gehören nun dir. And all who belong to you now belong to me as well. Und alle, die dir gehören, gehören nun auch mir. And when I read the next sentence, I thought, oh, may we all grasp this truth. Und als ich den nächsten Satz las, dachte ich, oh, mögen wir alle diese Wahrheit ergreifen. And my glory is revealed through their surrendered lives. Und meine Herrlichkeit wird offenbart durch ihre hingegebenen Leben. May I go back to what we said earlier? Ich will noch einmal zurückgehen zu dem, was wir vorher gesagt haben. When Jesus said, dort sagte Jesus, you are glorified because I've done everything you've told me to do. Dass du verherrlicht bist, weil ich alles getan habe, was du mir aufgetragen hast. Now Jesus said, und nun sagt Jesus, the reason why I'm praying for my disciples, der Grund, warum ich für meine Jünger bete, is because if they can come to the place of living surrendered lives, then my glory will be revealed to earth. Ist folgender, wenn sie an den Punkt kommen, an dem sie ein hingegebenes Leben führen, dann wird meine Herrlichkeit offenbart durch sie. May I take this sentence and flip it around to the other side of the coin? Darf ich diesen Satz jetzt umkehren und die andere Seite der Medaille zeigen? If Jesus is glorified through my Reinhard's surrendered lives, wenn Jesus verherrlicht ist durch mein Reinhard's hingegebenes Leben, that means every moment of the day that I don't live surrendered to Jesus, Jesus will not be glorified, but he will be put to shame, embarrassed, put in a bad light. Dann bedeutet das, in jedem Moment, den ich nicht hingegeben an Jesus lebe, wird Jesus nicht verherrlicht, sondern er wird beschämt, blamiert und in ein schlechtes Licht gerückt. So surrender either causes me to glorify Jesus. Das heißt, Hingabe bewirkt, dass ich entweder Jesus verherrliche, or it causes me to hurt, I don't like the pain, therefore I don't surrender, and then I bring embarrassment and shame to Jesus. Oder Hingabe bewirkt, dass ich leide, ich mag den Schmerz nicht und deshalb gebe ich mich nicht hin und dann bringe ich Jesus Scham und Blamage. It's in your hands to glorify Jesus. Es ist in deinen Händen, ob du Jesus verherrlichst. Reinhard, I really want to glorify the name of Jesus. Reinhard, ich möchte Jesus wirklich verherrlichen. What does it cost me? Was kostet es mich? Nothing, just your life, which is supposed to be dead anyhow. Nicht, nur dein Leben, und du solltest sowieso tot sein. Think. Überleg doch. That's all it costs you. Das ist alles, was es dich kostet. A life that is worthless if it's not surrendered. Ein Leben, das wertlos ist, wenn es nicht hingegeben ist. Never in my 61 years of life. Niemals in den 61 Jahren meines Lebens. Have I never met an unsurrendered, happy and satisfied person. Bin ich einer nicht hingegebenen, glücklichen und erfüllten Person begegnet? Never. Niemals. When I look at my own life, wenn ich mein eigenes Leben anschaue, whenever I'm not totally surrendered, do you know what happens? Frustration sneaks into my life. Wann immer ich nicht ganz hingegeben bin, weißt du, was dann passiert? Frustration schleicht sich in mein Leben. When I've surrendered to Jesus radically, totally and completely, even if it cost everything, it was always so satisfying. Wenn ich mich Jesus hingab, radikal, total, komplett, selbst wenn es alles gekostet hat, war es immer so erfüllend. If we could only understand, wenn wir nur verstehen könnten, that surrender not only glorifies Jesus, it brings a deep sense of satisfaction to us. Dass Hingabe nicht nur Jesus verherrlicht, sondern ein tiefes Gefühl der Zufriedenheit mit sich bringt. Do you know, yesterday in the live, somebody asked a question. Gestern im Live hat jemand eine Frage gestellt. Because we did question and answer. Denn wir machten Fragen und Antworten. And I spontaneously answered out of my belly. Und ich habe spontan aus dem Bauch heraus geantwortet. Which later I began to think much more about it, and I thought, wow, this was a deep revelation of the Holy Spirit. Später habe ich noch weiter darüber nachgedacht und ich dachte, wow, das war eine tiefe Offenbarung des Heiligen Geistes. And somebody asked, are we truly living in the last days? Jemand fragte, leben wir tatsächlich in den letzten Tagen? And are they really bad days and is it really getting worse? Und sind das wirklich schlimme Tage und wird es wirklich noch schlimmer? Then how are we supposed to live in this bad day? Wie sollen wir dann in diesen schlimmen Tagen leben? Genuinely, I answered. Und spontan antwortete ich, we have to live by acting the opposite of what the Bible says that bad days will look like. Wir müssen leben, indem wir das Gegenteil von dem tun, was die Bibel sagt, wie diese Dinge aussehen werden. Exatamente de maneira oposta como a Bíblia diz que os dias ruins seriam. So the Bible says in the last days people will be gripped with fear. That means we live by the opposite, which is faith. Die Bibel sagt, in den letzten Tagen werden die Menschen von Furcht ergriffen leben. Das heißt, wir leben im Gegenteil. Und das ist Glauben. Die Bibel sagt, in den letzten Tagen wird die Liebe in vielen erkalten. Also leben wir sogar noch mehr in radikaler Liebe. Die Bibel sagt, in den letzten Tagen werden schreckliche Zeiten kommen. People will be self-focused, so we live completely self-surrendered. Die Leute werden selbstzentriert leben, also leben wir vollkommen selbst hingegeben. People will love pleasure more than God, so we will love more God than any pleasure that the world can ever offer. Leute werden das Vergnügen mehr lieben als Gott, deshalb werden wir Gott mehr lieben als jedes Vergnügen, das die Welt uns je anbieten kann. People will be lovers of money, so we will go to the other extreme and never even go close to loving money, only using it. Leute werden das Geld lieben, also gehen wir ins andere Extrem und kommen noch nicht einmal in die Nähe davon, dass wir Geld lieben, wir benutzen es nur. As I thought about this yesterday, und als ich gestern darüber nachdachte, I thought, wow, dachte ich, wow, if we Christians would act the opposite of what darkness we're experiencing right now, wenn wir Christen auf die gegenteilige Weise handeln würden, entgegengesetzt zu der Dunkelheit, die wir jetzt erleben, could have an incredible impact. Könnten wir einen unvorstellbaren Einfluss haben? In this world that's falling apart. In dieser Welt, die auseinanderfällt. So look, Jesus says, by complete surrender, he's glorified. Schau, Jesus sagte, durch vollkommene Hingabe wird er verherrlicht. You know, there's something burning in my heart. Das ist etwas, was in meinem Herzen brennt. And I want to be so surrendered to Jesus until I have no breath left in me. Und ich möchte so sehr an Jesus hingegeben leben, bis kein Atemzug mehr in mir vorhanden ist. That there is nothing that draws me away from surrender to Jesus. Dass nichts mehr da ist, was mich von der Hingabe an Jesus wegzieht. That's how you who is watching us right now can also glorify Jesus. Genauso kannst auch du, der du gerade zuschaust, Jesus verherrlichen. Don't fool yourself and think you can glorify him if you don't live a surrendered life. Mach dir nichts vor und denke, du könntest ihn verherrlichen, wenn du kein hingegebenes Leben führst. So look at that in verse 15, he says another beautiful part in this prayer. Und dann schau, in Vers 15 sagt er noch einen anderen wunderschönen Satz in diesem Gebet. Remember, he's addressing his father in a prayer. Und erinnere dich, er spricht zu seinem Vater in diesem Gebet. I'm not asking that you remove them from the world. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst. But I ask that you guard the hearts from evil. Sondern ich bitte, dass du ihre Herzen vor Bösem bewahrst. Or I really, in my understanding from the original, it should be translated from the evil one. In meinem Verständnis aus dem Urtext steht hier vor dem Bösen. A melhor tradução seria do maligno. From the evil one who is behind this evil system of this world. Von dem Bösen, der hinter dem bösen System dieser Welt steht. You know, God is asking, Jesus is asking that our hearts would be guarded from this evil that's in the system of this world. Jesus bittet darum, dass unsere Herzen vor dem Bösen bewahrt werden, das im System dieser Welt enthalten ist. He says, for they no longer belong to this world any more than I do. Er sagt, denn sie gehören nicht länger zu dieser Welt, genauso wie ich nicht dazu gehöre. Very interesting that Jesus made it clear he did not want them to be taken out of this world, even though it's very evil. Es ist sehr interessant, dass Jesus deutlich machte, dass er nicht wollte, dass sie aus dieser Welt herausgenommen werden, auch wenn sie sehr böse ist. So, look. Also schau. If you have a child, wenn du ein Kind hast, and the child is at a school, und das Kind ist in der Schule, and the school is evil, und die Schule ist böse. Everything is evil. Alles ist böse. Everybody bullies your child. Jeder mobbt dein Kind. Everybody makes life extremely hard for your child. Jeder macht das Leben für dein Kind extrem schwer. They hurt your child every day. Sie verletzen dein Kind jeden Tag. Wouldn't your heart as a parent break and you want to take the child out of that school? Würde dein Herz als Elternteil nicht zerbrechen und würdest du dein Kind nicht aus dieser Schule herausnehmen? It makes sense, right? Das macht doch Sinn, oder? We want to take our children out of painful, difficult, hard situations. Wir wollen unsere Kinder aus schwierigen, schmerzhaften, harten Situationen herausholen. Jesus was very clear in other different scriptures that this world is an evil place. Jesus sagte sehr klar in verschiedenen anderen Schriftstellen, dass diese Welt ein böser Ort ist. Jesus also told them that in this world they will have tribulation. Jesus sagt ihnen auch, dass sie in dieser Welt Verfolgung haben werden. So Jesus is very clear about, hey listen, it's a very, very evil place. Jesus sagt also ganz deutlich, hört zu, es ist ein sehr, sehr böser Ort. And I'm not going to ask the Father to take you out. Und ich werde den Vater nicht bitten, euch herauszuholen. I'm going to ask the Father that your hearts will be guarded from the evil influence of this system. Ich werde den Vater bitten, dass eure Herzen vor dem bösen Einfluss dieses Systems bewahrt werden. I tell you what, if Jesus has ever prayed this prayer, he must be praying it today a lot. Ich sage dir etwas, wenn Jesus dieses Gebet damals gebetet hat, dann muss er es heute sehr oft beten. I wonder sometimes if Jesus weeps a lot today. Ich frage mich manchmal, ob Jesus heute sehr viel weint. Because Jesus is at the right hand of the Father interceding for you and for me. Denn Jesus ist zu Rechten des Vaters und er betet für dich und für mich. And Jesus' desire is that our hearts are not drawn away, not attacked or not affected by the evil of the system. Und die Sehnsucht von Jesus ist, dass unsere Herzen nicht abgezogen werden und nicht beeinträchtigt werden vom Bösen in dieser Welt. What is happening all over the world? Und doch, was passiert auf der ganzen Welt mit Christen? The evil of this world sucked us so into its own system that there's very little difference. Das Böse dieser Welt saugt uns so sehr in ihr System hinein, dass es kaum einen Unterschied gibt. Agora nós observamos pouquíssima diferença. You know, in Matthew chapter 13, Jesus tells a very interesting parable. In Matthäus 13 erzählt Jesus ein sehr interessantes Gleichnis. He is talking. There are several parables of the kingdom in Matthew 13. Es gibt mehrere Gleichnisse über das Reich Gottes in Matthäus 13. One of them is the sower sows the seed. Eines davon ist das Gleichnis vom Sämann. And I'm sure you know that four different heart conditions. Und ich bin sicher, du kennst das, vier verschiedene Herzenszustände. But then he tells another parable. Und dann erzählt er ein anderes Gleichnis. In the other parable he says this. Und in dem anderen Gleichnis erzählt er Folgendes. That a sower is also sowing. Wieder sät ein Sämann. And then he finds out, or his workers find out, that there's wheat sowed in the middle of the wheat. Und dann finden seine Arbeiter heraus, dass es Unkraut mitten im Weizen gibt. So, these people say, what is this? Diese Leute sagen, was ist das? And the explanation is, the evil one has planted his seeds. Und die Erklärung ist, der Böse hat seine Saat gesät. And then they even say, shall we take out the wheat? Und dann sagen sie sogar, sollen wir das Unkraut herausreißen? And the sower says, no. Und der Sämann sagt, nein. Let it grow together. It'll all be sorted out at the very end. Lass die zusammen aufwachsen. Es wird ganz am Ende sortiert werden. And then the disciples wanted to have this explained. Und dann wollen die Jünger das erklärt bekommen. So Jesus explained. Und Jesus erklärte es. He says, the field in this parable is the world. Er sagte, das Feld in diesem Gleichnis ist die Welt. You see, in the other parable, the field is the heart. Siehst du, in dem anderen Gleichnis ist das Feld das Herz. But here the field is the world. Aber hier ist das Feld die Welt. And in this world, there are the evil, the sons of Satan, and the good, the sons of the kingdom, together. Und in der Welt gibt es die Bösen, die Söhne Satans, und die Guten, die Söhne des Reiches Gottes, zusammen. Und Jesus sagte zu ihnen, das muss so bleiben bis zum Ende. Think about it. Denkt darüber nach. We have this strange theology that we are supposed to remove evil from this world. That's not our job. Wir haben diese merkwürdige Theologie, dass wir das Böse aus dieser Welt entfernen müssen, aber das ist nicht unsere Aufgabe. We have this strange theology that we have to fight the evil in this world, but that's not our job. Wir haben die seltsame Theologie, dass wir das Böse in dieser Welt bekämpfen müssen, aber das ist nicht unsere Aufgabe. The kingdom is not that Christians fight evil. Das Reich Gottes bedeutet nicht, dass Christen das Böse bekämpfen. Do you know, sometimes I think, manchmal denke ich, and it's my thought which I'm free to think. Und das ist mein Gedanke, den ich denken darf. Sometimes I think that Gandhi has understood way more about the heart of Jesus than most Christians have. Manchmal denke ich, dass Gandhi viel mehr vom Herzen Jesu verstanden hat als die meisten Christen. In his behavior and in his lifestyle, Gandhi was Christian. In his confession of faith, he was not. In seinem Verhalten und in seinem Lebensstil war Gandhi christlich. In seinem Glaubensbekenntnis war er es nicht. Gandhi was fascinated with the person of Jesus and was diligently obeying what Jesus taught. Gandhi war fasziniert von der Person von Jesus und er gehorchte den Lehren Jesu sehr konsequent. Except to believe that he's the only way to salvation. Außer dass er nicht glaubte, dass er der einzige Weg zur Erlösung ist. The reason why he didn't want that because of the Christians. Und der Grund, warum er das nicht wollte, waren die Christen. It was how the Christians lived the Christian life. Wegen der Art, wie die Christen das christliche Leben lebten. What a sad story. Was für eine traurige Geschichte. The research of Gandhi, he was a very close friend of one of the most powerful missionaries of this last century. Wenn du das Leben von Gandhi studierst, siehst du, dass er ein sehr enger Freund von einem der vollmächtigsten Missionare des letzten Jahrhunderts war. But he would not accept Jesus as savior because then he would have to become a Christian and he didn't want to be associated with the Christians because of how they lived. Aber er wollte Jesus nicht als Retter annehmen, denn dann hätte er Christ werden müssen und er wollte nicht mit den Christen assoziiert werden aufgrund der Art, wie die Christen ihr Leben führten. So think. Also überleg mal. On purpose God has left you in this evil and terrible world. Ganz bewusst hat Gott dich in dieser bösen und schrecklichen Welt gelassen. Look what Jesus said. Schau, was Jesus sagte. Not asking you to take them out. That's not my desire. Ich bitte dich nicht, dass du sie herausnimmst. Das ist nicht mein Wunsch. I'm asking that their hearts would be protected. Ich bitte, dass ihre Herzen beschützt werden. Because they don't belong anymore to this system. Weil sie nicht mehr zu diesem System gehören. What would happen if every day we remind ourselves that our kingdom is a different kingdom? This system of this world is not our kingdom. Was würde passieren, wenn wir uns jeden Tag daran erinnern würden, dass unser Königreich ein anderes Reich ist? Das System dieser Welt ist nicht unser Reich. God spoke to me when my sister-in-law died very suddenly. Gott sprach zu mir, als meine Schwägerin sehr plötzlich starb. I mean, we got the news that she's sick and 2 hours later she was already gone. Wir erhielten die Nachricht, dass sie krank ist und 2 Tage später war sie bereits weg. Debbie's only sister. Debbies einzige Schwester. And you know, when I found the news, the Spirit of God spoke to me loud and clear. Und als ich die Nachricht erhielt, sprach der Geist Gottes laut und deutlich zu mir. The Psalmist expresses this kind of like this. Der Psalmist drückt das in etwa so aus. Remember us that we have to die so that we will become wise. Erinnere uns daran, dass wir sterben müssen, auf dass wir weise werden. Many of us live so intertwined with the system of this world that we have no divine wisdom to live by. Viele von uns leben so verwoben mit dem System dieser Welt, dass wir keine göttliche Weisheit haben, nach der wir leben. So we are constantly trying to get wisdom to make smart decisions, but it's not going to happen. So versuchen wir ständig Weisheit zu erlangen, um kluge Entscheidungen zu treffen, aber wir erhalten keine. You know why it's not gonna happen? Weißt du warum? Because if you live like you belong to the system of this world, the only wisdom that you can live by is the wisdom of this world. Denn wenn du so lebst, als ob du zum System dieser Welt gehören würdest, dann kannst du auch nur aus der Weisheit dieser Welt heraus leben. If you want to live by the wisdom of God, you've got to live detached from the system of this world and attached to his system. Wenn du aus der Weisheit Gottes leben willst, musst du losgelöst vom System dieser Welt leben und angeschlossen an Gottes Welt. And that's what Jesus is praying. Und genau dafür betet Jesus. They don't need to be taken out. They have to remain here because they have to be light and salt. Vater, sie müssen nicht herausgenommen werden, denn sie müssen hier bleiben, weil sie Licht und Salz sein müssen. May the hearts be protected. Aber mögen ihre Herzen beschützt sein. Look at verse 18. Und schau in Vers 18. I have commissioned them to represent me, just as you commissioned me to represent you. Ich habe sie beauftragt, mich zu repräsentieren, genau wie du mich beauftragt hast, dich zu repräsentieren. Are we representing Jesus the way Jesus represented the Father? Repräsentieren wir Jesus so, wie Jesus den Vater repräsentiert hat? That's your commission. Das ist dein Auftrag. Reinhard, what's my calling? Reinhard, was ist meine Berufung? Your calling is to represent Jesus the same way that Jesus represented the Father. Deine Berufung ist, Jesus auf dieselbe Weise zu repräsentieren, wie Jesus den Vater repräsentiert hat. Your calling is to live a life that's so radically surrendered that Jesus will be glorified wherever you go. Deine Berufung ist, ein Leben zu führen, das so radikal hingegeben ist, dass Jesus verherrlicht wird, wo immer du hingehst. Your calling is. Deine Berufung ist, that you are the perfect representation of Jesus. Dass du die perfekte Repräsentation von Jesus hier auf dieser Erde bist. Das ist deine Berufung. Deine Berufung ist zu zeigen, dass das System dieser Welt dein Herz nicht einnimmt. Weißt du, die Urgemeinde lebte so. Die Urgemeinde lebte in dieser Welt, aber sie war nicht von dieser Welt. Deshalb konnten die Leute sie nicht einordnen. Leider hielt das weniger als 100 Jahre an. But I believe that God is raising up a pure and holy group of people again. Aber ich glaube, dass Gott wieder eine reine und heilige Gruppe von Menschen heranzieht. Representing Jesus so well. Die Jesus so gut repräsentieren. Living in this world, but are not driven by how this world functions. Sie leben in dieser Welt, aber sie sind nicht davon angetrieben, wie diese Welt funktioniert. Live in this world, and yet the hearts are so attached to Jesus and to heaven that they are different. Sie leben in dieser Welt, doch ihre Herzen sind so mit Jesus und dem Himmel verbunden, dass sie anders sind. This is what Jesus is doing. Das ist, was Jesus tut. He's raising up a pure group of people. Er zieht eine reine Gruppe von Menschen heran. Representing Jesus just the way Jesus represented the Father. Die Jesus genauso repräsentieren, wie Jesus den Vater repräsentiert hat. I tell you what. Ich sage dir etwas. It's time for us to understand. If he would have wanted us out of this world, he would have taken us out the moment we could save. Es ist Zeit, dass wir verstehen. Wenn er gewollt hätte, dass wir aus dieser Welt herausgenommen werden, dann hätte er uns in dem Moment herausgenommen, in dem wir gerettet wurden. If you're a housewife, then that's where he wants you to be as representing well. Wenn du eine Hausfrau bist, dann möchte er, dass du ihn genau dort gut repräsentierst. If you're a businessman, then that's where he wants you to represent him well. Wenn du ein Geschäftsmann bist, dann möchte er, dass du ihn dort gut repräsentierst. Wenn du ein Lehrer bist, dann möchte er, dass du ihn dort gut repräsentierst. It's time for us to live this kind of weird, strange religious Christian life. Es ist Zeit, dass wir anfangen, diese Art von seltsame, merkwürdige christliche Leben zu führen. It's time for us to live in this world while we're not from this world. Es ist Zeit, dass wir in dieser Welt leben, auch wenn wir nicht von dieser Welt sind. And wherever we are, und wo immer wir sind, verherrlichen wir seinen Namen. Guys, I thank you. Leute, ich danke euch. Next week, there will be no lives at all. Nächste Woche werden überhaupt keine Lives sein. Because I'm going to fly to another continent very quickly. Weil ich schnell auf einen anderen Kontinent fliegen werde. So we'll do a break from lives next week. Also machen wir nächste Woche eine Pause von den Lives. Thank you. Thank you for being here with us. Danke, dass ihr heute hier wart. We always enjoy serving. Wir freuen uns immer, wenn wir euch dienen können. May the Holy Spirit stir something in you. Möge der Heilige Geist etwas in euch bewegen. So, let's do a little homework like we did last week too. Lasst uns eine weitere Hausaufgabe machen, wie wir das auch letzte Woche gemacht haben. All right, so today, whenever you find time in quietness. Heute, wenn immer du Zeit in Stille findest. You take a piece of paper. Nimmst du ein Blatt Papier. And the first question that you write down. Und die erste Frage, die du aufschreibst. And ask this question to the Holy Spirit. Und die du dem Heiligen Geist stellst, ist. Say, Lord, is there anything that at any time in my Christian life you have shown me and I have not done it? Herr, gibt es irgendetwas, das du mir irgendwann in meinem christlichen Leben gezeigt hast, das ich nicht getan habe? Und dann bringst du dein Herz zur Ruhe und lässt es dir von ihm zeigen. Und was immer er dir zeigt, schreibst du auf. Und dann sagst du, Herr, ich werde gehorchen. Einige Gelegenheiten sind vielleicht verstrichen, aber andere Dinge kannst du vielleicht immer noch tun. Das tust du. Dann schreibst du eine zweite Frage auf. And the second question is this. Und die zweite Frage ist folgende. Lord, I want you to show me, Herr, ich möchte, dass du mir any area in my life that is not completely surrendered. Jeden Bereich in meinem Leben zeigst, der dir nicht vollkommen hingegeben ist. Show me if I'm totally surrendered or if I'm holding back something. Zeig mir, ob ich vollkommen hingegeben bin oder ob ich etwas zurückhalte. And then allow him to show me. Und dann erlaube ihm, es dir zu zeigen. Wenn er dir gar nichts zeigt, schreib einfach auf, alle Ehre Gott, Halleluja, Amen, ich bin hingegeben. But if he shows you, write it down. Aber wenn er dir etwas zeigt, dann schreib es auf. And say, I surrender. Und dann sage, ich gebe mich hin. I surrender. Ich gebe mich hin. And the third question you're gonna write down. Und die dritte Frage, die du aufschreibst, ist, you're going to say, Holy Spirit, Heiliger Geist, show me, where I have become so attached to the world that I actually have allowed the world to conquer my heart. Zeig mir, wo ich so verbunden mit der Welt wurde, dass ich der Welt tatsächlich erlaubt habe, mein Herz zu erobern. It could be that you're so impassioned in love with Jesus, but there is one area where the system of this world has gripped your heart. Es könnte sein, dass du so sehr und leidenschaftlich verliebt in Jesus bist, doch es gibt dennoch einen Bereich, in dem das System dieser Welt dein Herz gepackt hat. Deshalb bringst du dein Herz zur Ruhe und sagst, Heiliger Geist, zeig es mir. If a non-Christian would look at me, would they quickly realize that I'm different? Wenn mich ein Nicht-Christ anschaut, würde er schnell erkennen, dass ich anders bin? Würden sie erkennen, dass ich wirklich anders bin? Oder würden sie mich anschauen und sagen, oh, er lebt genauso wie einer von uns? So write down this third question. Also schreib diese dritte Frage auf. Quiet your heart. Bring dein Herz zur Ruhe. Allow the Holy Spirit to show you. Erlaube dem Heiligen Geist, es dir zu zeigen. And then obey quickly. Und dann gehorche schnell. Und während du lernst, das zu tun, wird dein Leben so viel Herrlichkeit für unseren geliebten Jesus bringen. Thank you, friends. Danke, Freunde. As I said, next week a break and then we're back. Wie gesagt, nächste Woche ist eine Pause und dann sind wir zurück. Always great to be with you. Es ist immer großartig, mit euch zu sein. Thank you, Daniel, for being here. Thank you. And thank you for wearing blue. Danke, Daniel, dass du hier bei mir bist. Und danke, Ciao. Dass du blau getragen hast. Tschüss.